Erster damals sagte Jahwe zu mir, mach zwei Steintafeln. Sie sollen sein wie die ersten. Komm auf den Berg zu mir. Mach auch eine Holzkiste. Zweiter, ich schreibe die Worte auf die Tafeln. Es sind die Worte von den alten Tafeln. Du hast die alten Tafeln zerbrochen. Lege die neuen Tafeln in die Kiste. Dritter, ich machte eine Kiste aus Akazienholz. Ich machte zwei Steintafeln wie die ersten. Dann ging ich mit den Tafeln auf den Berg. Vierter, Jahwe schrieb die 10 Worte auf die Tafeln. Er hatte sie am Berg aus dem Feuer gesprochen. Er schrieb sie wie beim ersten Mal. Dann gab Jahwe mir die Tafeln. Fünfter, ich ging vom Berg herunter. Jahwe hatte es mir gesagt. Ich legte die Tafeln in die Kiste. Sie blieben dort. Sechster, die Israeliten zogen von Beeroth Bene Jaakan nach Mosera. Dort starb Aaron. Er wurde dort begraben. Sein Sohn Eliasar wurde Priester. Siebter, von dort zogen sie nach Gudgoda. Von Gudgoda zogen sie nach Jota. Dort gab es Wasser. Achter, damals wählte Jahwe den Stamm Levi aus. Sie sollten die Kiste mit Jahwes Gesetz tragen. Sie sollten vor Jahwe stehen. Sie sollten in seinem Namen segnen. Das tun sie bis heute. Neunter, darum bekam der Stamm Levi kein Land. Sie bekamen keinen Besitz wie ihre Brüder. Jahwe ist ihr Besitz. Jahwe, dein Gott, hat es ihnen versprochen. Zehnter, ich blieb wieder 40 Tage und Nächte auf dem Berg. Jahwe hörte auf mich. Jahwe wollte dich nicht zerstören. Elfter, Jahwe sagte zu mir, steh auf und geh. Führe das Volk. Sie sollen in das Land gehen. Ich will ihnen das Land geben. Ich habe es ihren Vätern versprochen. Zwölfter, Israel, was will Jahwe von dir? Du sollst Jahwe, deinen Gott, achten. Du sollst immer seinen Weg gehen. Du sollst ihn lieben. Du sollst Jahwe mit ganzem Herzen dienen. 13. Du sollst Jahwes Gebote halten. Ich sage sie dir heute. Das ist gut für dich. 14. Jahwe, dein Gott, besitzt den Himmel. Er besitzt die Erde. Er besitzt alles darauf. 15. Jahwe liebte nur deine Väter. Dann wählte er euch aus. Er wählte euch aus allen Völkern. Das siehst du jetzt. 16. Ändert euer Herz. Seid nicht mehr stur. 17. Jahwe, euer Gott, ist der höchste Gott. Er ist der Herr aller Herren. Er ist groß und mächtig. Er ist ein Gott, der gerecht ist. Er nimmt kein Geld an. 18. Er hilft Waisen und Witwen. Er liebt Fremde. Er gibt ihnen Brot und Kleider. 19. Ihr sollt Fremde lieben. Ihr wart selbst Fremde in Ägypten. 20. Du sollst Jahwe, deinen Gott, achten. Du sollst ihn ehren. Du sollst ihm treu sein. Du sollst bei seinem Namen schwören. 21. Er ist dein Gott. Er hat große Dinge für dich getan. Du hast es selbst gesehen. 22. 70 Menschen, deine Väter, gingen nach Ägypten. Jetzt macht Jahwe, dein Gott, dich sehr viele. Du bist wie die Sterne am Himmel.